Die Wirtin der Sonne zu Weferlingen ist eine Ausnahmepersönlichkeit unter den Wirtinnen beiderseits meines Pilgerpfades. Eine verdiente Heldin ihres Faches, der es seit 25 Jahren gelingt, zusammen mit ihrem Gatten, ein lebendiges, strahlendes, beliebtes Gemeindegasthaus zu führen, mit Freundlichkeit, mit Resolutheit, mit Witz, mit Leib und Seele. Und Kulmbacher Bier gibt es. Ein Wunder? Nein. Vor der Kirche steht Friedrich Christian Markgraf von Kulmbach-Bayreuth, weil er hier in Weferlingen geboren ist.